Deutschlandfunk, Lesezeit. Katrin Askan liest aus ihrem unveröffentlichten Roman Illegal, erster Teil. Redakteur am Mikrofon, Dennis Scheck. Guten Abend. Neue deutsche Literatur möchte ich Ihnen heute Abend vorstellen. Eine neue deutsche Literatur, die tatsächlich die Erfahrung der ökonomischen Globalisierung reflektiert und in diesem Sinne durchaus engagiert genannt werden darf. Die Rede ist vom neuen Roman der 1966 in Ost-Berlin geborenen Schriftstellerin Katrin Askan. Illegal heißt dieses Buch. Es ist Katrin Askans vierter Roman und dieser Roman markiert eine Zäsur im bisherigen Werk von Katrin Askan. Katrin Askan hatte in der DDR in einem Krankenhaus und im Buchhandel gearbeitet, ehe sie 1986 nach West-Berlin floh und ab 1989 Philosophie und Germanistik studierte. Ihren ersten Roman veröffentlichte Askan 1996 unter dem Titel A-Dur, ein Titel, der auf das musikalische Formprinzip dieses Buchs verwies, in dem das Lebensgefühl, die Stimmungs- und Erkenntnislage der Nachwendezeit festgehalten war. 1998 folgte dann der Roman Eisenengel, in dem in 47 Kurzkapiteln die Lebensgeschichten von vier mit allen gesellschaftlichen Konventionen brechenden jungen Frauen im Berlin der Gegenwart geschildert wurde. Im Frühjahr 2000 erschien dann Katrin Askans dritter Roman Aus dem Schneider mit Titel, eine in kunstvollen Rückblenden erzählte deutsch-deutsche Familiensaga. Ihr vierter Roman nun, Illegal, steht für einen thematischen Schnitt in Katrin Askans Werk. Standen bislang die Folgen der deutschen Wiedervereinigung im Mittelpunkt, erzählt Askan jetzt von der Wirklichkeit der globalen Migration. Illegal spielt in Deutschland und in Peru und handelt von der Suche einer Frau nach ihrer Schwester, die nach einem Verhältnis mit einem peruanischen Einwanderer in Deutschland in Lima vermisst wird. Katrin Askan liest. Du bist hier schon entlang gelaufen. Die Schiebetüren haben sich für dich geöffnet, wie für mich jetzt. Übermüdet vom langen Flug rolle ich den Koffer hinter mir her, in die Empfangshalle hinaus. Tausend Augenpaare sind auf mich gerichtet. Ich überfliege sie reihenweise, ich suche eines, das ich kenne. Es sind natürlich nicht tausend, vielleicht nicht einmal hundert, aber sie schauen alle. Einen Moment lang sehe ich mich selber von außen, den grünen Koffer an der Hand, auf dem Rücken den Lederrucksack, die Tasche und meine Jacke im Arm. Inmitten der schwarzhaarigen, relativ kleinwüchsigen Menschen hier muss ich wie eine Riesin wirken und mein hellbraunes Haar blond. Jenseits der Absperrung wedeln Männer aufgeregt mit den Armen. Sie rufen »Senorita, Senorita«. Was sie noch rufen, verstehe ich nicht und bin mir nicht einmal sicher, ob sie wirklich mich meinen. Vor dem Gitter blicke ich mich noch einmal um. Ob ich dich nicht doch entdecke. Es müsste ein Zufall sein, ich weiß, oder du hast irgendwie herausbekommen, dass ich heute und um diese Uhrzeit hier eintreffen werde. Jemand tippt mir auf die Schulter, ich fahre herum. Ein zierlicher Mann mit dunkler Haut beugt sich über die Absperrung und nickt mir zu. Er fächelt mit der Hand, als wolle er mich einladen. Neben und hinter ihm stehen weitere Taxifahrer. Sie rufen durcheinander und scheinen es alle auf mich abgesehen zu haben. Ich schiebe meinen Koffer ein Stück zurück, stelle mich, soweit es geht, an die Seite. Verbergen könntest du dich hier nicht. Du würdest auffallen, dessen bin ich mir sicher. Schon allein deine blauen Augen inmitten der vielen Dunklen hier, die für mich alle gleich ausschauen. Dass einem die Gesichter der Menschen eines fremden Kontinents ähnlich erscheinen, ist natürlich eine Täuschung. Ich weiß, dass es eine Weile dauert, bis man gelernt hat, sie an vielen verschiedenen Details zu unterscheiden. Entschlossen greife ich meinen Koffer, ich verlasse die Absperrung und gehe dem Ausgang zu, begleitet von 6 oder 7 Taxifahrern, die auf mich einreden. Sie bieten an, mir den Koffer zu tragen, den ich nun absetze, um ihn sogleich energisch hinter mir herzuziehen. Draußen ist es inzwischen stockdunkel, aber die Luft ist noch warm. Als das Flugzeug landete, ging die Sonne gerade unter. Ich drehe mich zu den Männern um, die mir bis hierher gefolgt sind und sage herrisch, dass ich kein Taxi benötige. Mein Spanisch ist schlecht. Trotzdem ziehen sie sofort ab. Ich bin erleichtert, doch als ich versuche, tief durchzuatmen, bemerke ich, wie angespannt ich immer noch bin. Einige Sekunden lang lege ich den Kopf in den Nacken. Über mir blinken Sterne, sie kämpfen gegen die vielen Lichter des Flughafens an. Los Cielos del Perú stand auf einem Gebäude, das ich schon von der Landebahn aus sah, erstaunt darüber, dass es hier in Peru mehr als nur einen Himmel geben soll. Los Cielos del Perú, sage ich leise vor mich hin und denke daran, dass du vor 5 Monaten zur gleichen Zeit und mit derselben Fluggesellschaft hier gelandet bist. Du bist wahrscheinlich abgeholt worden. Du brauchtest dir keine Gedanken zu machen, wo du die nächste Nacht verbringen würdest. Wer weiß, worüber du dir damals überhaupt Gedanken gemacht hast. Er kommt von der Seite her auf mich zu. Er lächelt mich schon von Weitem an und zeigt werbend zu seinem Taxi, einem alten VW Käfer, das er im Halteverbot abgestellt hat. Er ist noch einige Meter von mir entfernt, als ich beschließe, mit ihm zu fahren. Er ist jung, sicher jünger als ich. Auf jeden Fall jünger als das Auto, dessen Motor klingt, als fiele er gleich auseinander. Der Junge schaut immer wieder in den Rückspiegel. Unsere Blicke begegnen sich zum wiederholten Male. Es wäre mir lieber, wenn er sich mehr auf die Straße konzentrieren würde. Der Verkehr ist dicht und gefährlich. Erkennbare Regeln scheint es hier keine zu geben, es sei denn die, dass Dreistigkeit Vorfahrt hat. Ich finde meinen Fahrer ziemlich dreist. Meine Jacke, die Umhängetasche und der Rucksack lasten auf meinem Schoß. Ich schwitze. Die Fahrt wird lange dauern, das hatte mir die Frau im Reisebüro gesagt. Sie empfahl mir ein Hotel in der Innenstadt, erwähnte jedoch, dass der Flughafen sich eher am Stadtrand befinde und dass Lima sehr groß sei. Eine 7-Millionen-Stadt. Das Wort Lima hat im Spanischen noch 2 andere Bedeutungen, Pampelmuse und Pfeile. Einen Tag vor deinem Abflug, als wir uns das letzte Mal sahen, hattest du gesagt, dass die Stadt eine Mischung von beidem sei. Halb Pampelmuse, halb Pfeile? Ich bin viel zu müde, um mir das vorzustellen und mache mir doch die Mühe zu überlegen, woher du das gewusst haben willst. Auch du warst vorher noch nie hier gewesen. Wahrscheinlich hat er es dir gesagt, dein kleiner Halbgott. Es hat dich immer aufgebracht, wenn ich Julio so genannt habe. Dabei wollte ich damit im Grunde gar nicht dich ärgern, sondern ihn. Wir fahren durch dunkle Stadtteile, kreuzen hin und wieder breite und hell erleuchtete Straßen, in denen sich Autos stauen. Mein Fahrer flucht, steuert quer durch die Kolonnen hindurch und biegt wieder in stille Seitenwege ab, die mir unheimlich sind. Schließlich hält er in einer dunklen, unbelebten Straße, ohne den Motor auszuschalten. Er dreht sich zu mir um. Mir stockt der Atem. Mit einem Seitenblick vergewissere ich mich ungefähr, wo wir sind. Von einem Hotel ist nichts zu sehen. Der Junge zeigt mir seine Handfläche und sagt etwas. Ich schüttle verständnislos den Kopf. Er solle bitte etwas langsamer sprechen. Seine Hand rückt näher. Geld. Ich verstehe etwas von Geld. Mein Herz schlägt Alarm. Veinte soles, wiederholt er. Veinte, veinte, wiederhole ich für mich. Veinte heißt doch 20. Oder sagt er veinte mil? Nein, er sagt veinte. Ich nestle an meinem Gürtel mit dem eingenähten Portemonnaie, in dem ich das hiesige Geld untergebracht habe. 50 € hatte ich schon in Deutschland eingetauscht. Etwas umständlich zähle ich das passende Geld ab und gebe ihm die Scheine. Gracias, sagt er und fährt weiter. Er biegt 2-mal scharf ab, dann stehen wir auf einer Tankstelle. Der Junge steigt aus und reicht die Scheine dem Tankwart. Der stellt die Zapfsäule auf 20 Soles. Der Junge behält die Anzeige im Blick. Mit einem Mal wird mir klar, was er zu mir gesagt hat. Wir hatten noch am Flughafen das Fahrgeld auf 40 Soles, rund 10 € ausgehandelt. Er wollte jetzt einfach die Hälfte als Vorkasse, um zu tanken. Mehr nicht. 20 Minuten später halten wir wieder, diesmal vor einem dunklen Gebäude. Der Junge steigt aus. Er geht zum Eingang einer breiten Glastür. Darüber erkenne ich Lettern, die normalerweise wahrscheinlich beleuchtet sind. Es ist der Name meines Hotels. Ich versuche, den Beifahrersitz nach vorn zu klappen, es gelingt mir jedoch nicht. Der Fahrer kommt zurück und steckt den Kopf ins Auto. Er fängt an zu reden, viel zu schnell, sein Arm schwenkt immer wieder zum Gebäude hinter ihm. Ich rüttle am Vordersitz. Endlich kippt er ihn nach vorn. Ich steige aus. Das Hotel ist dunkel. Kein einziges Fenster in der relativ modernen Fassade ist erleuchtet. Cerrado, sagt der Junge überflüssigerweise. Er wiederholt es sogar. Ich gehe zum Eingang, lege beide Handkanten ans Glas und versuche, ins Innere zu spähen. Im nächsten Moment fällt mir ein, dass der Junge jetzt mit meinen Sachen wegfahren könnte. Ich drehe mich sofort zu ihm um und bitte ihn, mich zu einem anderen Hotel zu fahren. Wenige Minuten später und einige Straßenzüge weiter setzt er mich vor einem Hostel ab. Er reicht mir mein Gepäck heraus und ich gebe ihm sogar noch 5 Soles mehr als vereinbart. Dann ist er weg. Seltsamerweise fühle ich mich verlassen. Ein Schild weist darauf hin, dass sich das Foyer im 1. Stock befindet. Also schleppe ich meine Sachen die enge Holztreppe hoch. Die Rezeption ist nicht besetzt. Ich stelle mich davor und lausche dem Gespräch, das hinter mir auf dem Sofa geführt wird. Im Spiegel neben der Rezeption erkenne ich einen Mitteleuropäer mit Rasterlocken und 2 dunkelhaarige junge Männer, die gerade in diesem Augenblick auf Englisch bestätigen, dass so etwas bei ihnen in Chile mitunter auch vorkomme. Einige Minuten später verstehe ich, dass sie sich genau über das Hotel unterhalten, vor dessen geschlossener Tür ich eben noch stand. Offenkundig ist die Schließung eine Sensation. Der Besitzer sei in Drogengeschäfte verwickelt, sagt der Europäer, der sich hier gut auszukennen scheint. Außerdem sei er Zuhälter gewesen und habe das Hotel im Casino verloren, fügt er hinzu. Er habe es in einer einzigen Nacht verspielt. Der eine Chilene schüttelt überlegen, lächelt den Kopf und behauptet, eine Kakerlakenplage habe die Schließung erzwungen. Nach einigen Tagen, wenn das Bekämpfungsmittel gewirkt habe, werde das Hotel wieder geöffnet. Das Wort Kakerlaken, sagt er auf Spanisch, er sagt Cucarachas. Und Cucarachas ist eines der wenigen Worte, die ich schon vor dem Sprachkurs auf Spanisch kannte. Ein älterer Mann tritt hinter den Tresen. Er sieht schlecht gelaunt aus. Nein, ein Zimmer sei nicht mehr frei. Keines mehr. Er sagt das resolut, ohne Bedauern. Er schaut mir kurz in die Augen, gleichgültig und doch irgendwie erwartungsvoll. Ich stelle meine Tasche ab, lege die Jacke darauf und nestele an meinem Gürtel. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Aber die Aussicht, gleich wieder auf der Straße zu stehen, zwingt mich dazu. Es ist irgendeine Folgerichtigkeit, der ich jetzt nicht weiter auf den Grund gehen möchte. Stattdessen schiebe ich eine 10-Dollar-Note über die Theke. Der Mann zögert, greift dann unter den Tisch und holt einen Schlüssel hervor. «Ay solamente un cambio de matrimonio», sagt er und schreibt die Summe für das sogenannte Ehezimmer auf einen Zettel. Eine halbe Stunde später liege ich im Ehebett. Ich kann nicht einschlafen. Das Wasser in der Dusche tropft. Ich stehe wieder auf und drehe das Messingrad am Hahn fest dazu. Es tropft weiter vom Duschkopf, der oben an die Decke montiert ist. Ich drehe das Rad in die andere Richtung, lasse das Wasser noch einmal laufen, wie vor einigen Minuten schon, wieder mit der Hoffnung, dass es jetzt doch warm werden könnte. Denn für 170 Soles wäre warmes Wasser eigentlich zu erwarten gewesen. Doch das Wasser bleibt kalt. Es tropft weiter. Ich finde nichts, was ich auf den Steinboden legen könnte, um das Geräusch zu dämpfen. Die Rolle Klopapier und das saubere, aber verschlissene Handtuch, das mir der Mann an der Rezeption aushändigte, sind mir zum Aufweichen zu schade. Das Zimmer ist leergeräumt. Außer einem Stuhl, der Bettdecke und dem Laken gibt es nichts, was man irgendwie bewegen, also hinaustragen könnte. Der Fernseher ist ebenfalls an die Decke montiert, der Tisch an der Wand verankert. Ich entscheide mich dafür, meine Badelatschen in die Dusche zu stellen. Als ich sie aus dem vollgestopften Koffer ziehe, geraten sämtliche Sachen darin durcheinander. Das Tropfen ist immer noch zu hören, stelle ich im Bett fest, aber es klingt inzwischen feiner. Ich rolle mich auf die Seite und ziehe mir die dünne Decke über den Kopf. Das Flugzeug summt in den Ohren. Die Cucarachas krabbeln jetzt womöglich am Bettgestell zu mir hoch. Da ist er wieder, der Blick des Taxifahrers, seine Augen im Rückspiegel. In Gedanken verlasse ich noch einmal meine Wohnung in Köln. 2 Mal bin ich heute Morgen, nein, gestern, zurückgegangen. Ich habe noch im Treppenhaus, jeweils auf dem gleichen Absatz, kehrt gemacht. Das 1. Mal, um den Brief für Frank, den ich auf dem Küchentisch hinterlassen hatte, einzustecken. Das 2. Mal, um ihn wieder dorthin zu legen. Wenn er meine Blumen gießen kommt, wird er ihn finden. Ich habe von Frank geträumt. Ich habe geträumt, dass er ertrunken ist. Ich habe ihn unter Wasser treiben sehen, in einem Fluss, so ähnlich wie bei der Schlusseinstellung in dem Film Europa von Lars von Trier. Das fällt mir ein, als ich morgens im Hostel unter der Dusche stehe, die nun nicht mehr tropft, sondern tröpfelt. Der Wasserdruck scheint extrem gefallen zu sein, immerhin ist die Temperatur nun lauwarm. Als ich zum Frühstück runtergehe, erfahre ich, dass es kein Frühstück gibt. Es stehen zwar Tische und Stühle im angrenzenden Raum, aber Essen und Trinken muss man sich selber besorgen. In einer Art Kochnische befinden sich Rudimente von Geschirr und ein Tauchsieder. Den zeigt mir der Typ mit den Rasterlocken, ein Niederländer, den ich gestern Abend schon im Gespräch mit den beiden Chilenen gesehen hatte. Ich hätte den Tauchsieder alleine bestimmt nicht gefunden, denn in der Kochnische gibt es kein Licht. Als ich erzähle, zum ersten Mal in Lateinamerika zu sein, spendiert er mir einen Teebeutel und ein frisches, duftendes Brötchen. Während ich mir im Dunkeln eine angeschlagene Tasse abspüle, steht er im Türrahmen zur Kochnische und erklärt mir den Weg zum nächsten Bäcker, wo man Gemüse kauft, wie man zum Supermarkt kommt. Ich gieße kochendes Wasser auf, trage meine Tasse in den angrenzenden Essenraum und frage nach der deutschen Botschaft. Er weiß, wo sie ist und wie man am besten dorthin gelangt. Mit dem Taxi, sagt er, und schaut interessiert zu, wie ich den Teebeutel am Faden durch das Wasser in der Tasse führe, immer im Kreis herum. Was denn das Taxi zur Botschaft ungefähr koste, frage ich und beiße noch im Stehen in das weiche Brot. 6-7 Soles, sagt er und schaut mir, während ich kaue, auf den Mund. Ist es so nah, frage ich und öffne dabei kaum meine Lippen. Keineswegs, die deutsche Botschaft sei ein Stück entfernt, aber die Taxipreise hier wären im Verhältnis zu denen in Westeuropa einfach lächerlich. Jetzt würde mich interessieren, was die Fahrt vom Flughafen hierher denn normalerweise koste. Der Niederländer fragt, wie viel ich bezahlt habe. Ich sage fast die Wahrheit. Ich unterschlage nur die 5 Soles, die ich dem Fahrer gestern Abend extra gab. Er streicht sich über die Rasterlocken und fängt an zu lachen. 40 Soles. Er schlägt mir leicht auf die Schulter. Ich hätte ungefähr das Doppelte des Üblichen bezahlt. Während ich den Nelken-Zimt-Tee trinke, inzwischen alleine, nehme ich mir vor, von nun an aufzupassen. Insgeheim mache ich dich dafür verantwortlich, dass man mich übers Ohr gehauen hat. Keine 2 Stunden später gehe ich los. Doch während ich mir darüber Gedanken mache, wo ich hier ein Taxi finde, stoppen auf der nahegelegenen Hauptstraße gleich mehrere. Sie reihen sich hintereinander am Straßenrand auf und blockieren eine Fahrspur, was ein kräftiges Hubkonzert auslöst. Ich beuge mich zum heruntergekurbelten Beifahrerfenster des ersten Taxis. Der Niederländer hat mir noch einmal eingebläut, dass man erst den Fahrpreis aushandeln muss, bevor man einsteigt. Um Missverständnissen vorzubeugen, habe ich die Adresse der Botschaft auf ein Stück Papier geschrieben, das ich nun vorzeige. Dabei hebe ich fragend meine Augenbrauen und reibe Daumen und Zeigefinger aneinander. Der Fahrer will 12 Soles. Ich schüttle den Kopf und sage 7. Er winkt ab. Ich beharre auf 7, ich wiederhole das Wort mehrmals und versuche sogar dabei zu lächeln, doch die erhoffte Wirkung bleibt aus. Der Fahrer gibt einfach Gas und ist weg. Das nächste Taxi aus der Reihe rückt vor. Wieder zeige ich meinen Zettel und sage diesmal gleich 7 Soles, laut und deutlich und ohne Lächeln. Der Fahrer öffnet die Beifahrertür. 7 Soles, frage ich noch einmal und nehme wahr, wie die anderen Taxis hinter uns ausscheren und sich in den fließenden Verkehr einfädeln, als wüssten die Fahrer, dass das Geschäft bereits gelaufen ist. Dabei bin ich noch nicht einmal eingestiegen. 7, bestätigt der Mann und schaut nervös in den Rückspiegel. Ich steige hinten ein. Auf dem Rücksitz fühle ich mich wesentlich wohler. Doch schon nach wenigen Minuten, in denen wir längst im dichtesten Verkehr stecken, bin ich mir da nicht mehr sicher. Hier stinkt es entsetzlich. Der Geruch wird immer stechender, er scheint aus dem Kofferraum zu kommen. In meiner Vorstellung sehe ich dort einen Kasten verwesener Fische stehen. Ich greife nach der fehlenden Fensterkurbel. Kurz darauf verriegelt der Fahrer die Beifahrertür und mit einer Drehung nach hinten auch die Türen vom Fond. Er stellt das Radio lauter. Ich registriere seltsam gleichgültig, mich in Gefahr zu befinden, aber nicht imstande zu sein, mich aus der Situation zu retten. Der Gestank kommt gar nicht von Fischen, sondern von einer verwesenen Touristin im Kofferraum. Ich sehe sie ganz deutlich vor mir. Würmer kriechen ihr über die bleiche Haut. Das Haar ist blutverklebt, das Gesicht zerquetscht. Mir wird übel. Ich halte die Luft an, schließe die Augen. Als ich sie wieder öffne, fällt mein Blick auf das Kruzifix, das zusammen mit einem Marienbildchen an einer Kette unter dem Rückspiegel baumelt. Die Augen des Taxifahrers darüber sind kalt, konzentriert. Plötzlich bemerke ich, dass er sich bekreuzigt. Wir fahren gerade an einer Kirche vorbei. Ich rutsche ein Stück nach vorn, blicke aus der Frontscheibe. Ob er sich an der nächsten Kirche wieder bekreuzigt? Doch bald schon lässt meine Aufmerksamkeit nach. Gebäude, Menschen, Autos ziehen an mir vorbei. Mich interessiert nur noch, ob ich eine dunkelblonde, schlanke junge Frau entdecke, die mir ähnlich sieht. Einmal glaube ich, dich zu sehen, wie du gerade in ein Geschäft gehst, kurz bevor wir daran vorbeifahren. Ich presse meine Hände und die Stirn an die Scheibe. Aber noch bevor mir einfällt, mit welchen Worten ich den Fahrer zum Halten bewegen könnte, sind wir schon wieder zwei Kreuzungen weiter. Deinetwegen bin ich hierher gekommen. Aber du bist auch der Grund dafür, dass ich mich auf Lima, auf Peru, gar nicht einlassen kann. Das unbekannte Leben, das mich normalerweise gefesselt hätte, ich kann es nicht in mich aufnehmen. Für einen Moment verliere ich die Hoffnung, dich in dieser Stadt wiederzufinden. Ich schließe die Augen und sehe dich vor mir. Julio sitzt neben dir, am Esstisch im Wohnzimmer unserer Eltern. Dort traf ich ihn zum ersten Mal. Es gab Fisch, Forelle blau. Forelle ist Vaters Lieblingsfisch und dieser Tag war etwas Besonderes. Es war ein Karfreitag und sein Geburtstag, sein 66. Gefeiert wurde im kleinen Kreis. Aurelie war zu Besuch gekommen, Vaters Tante. Von ihrer Generation ist sie die einzige, die noch übrig ist. Vielleicht gelten deshalb für sie Sonderregelungen. Sie hat so eine Art Freibrief und darf bei allen Feiern dabei sein, wenn sie es nur will. Sie will meistens. Mutter deckte den Tisch. Das Essen war bereits fertig, doch sie ließ sich sichtlich Zeit. Anke fehlte noch. Ihre Wohnung war keine 5 Minuten entfernt und normalerweise kam sie pünktlich. Die große alte Wanduhr zeigte 10:50. Um 20:30 hätte sie schon hier sein sollen. Es dauerte noch weitere 7 Minuten, bis es endlich klingelte. Ich blieb mit Frank und Aurelie im Wohnzimmer und hörte Mutters überraschte Stimme, dann eine fremde, männliche. Vater kehrte als erster wieder zu uns zurück. Er brachte einen Stuhl aus dem Schlafzimmer mit, den er an den Tisch stellte, schenkte dann sofort Wein ein. »Du kamst herein, ich sehe dich noch ganz deutlich vor mir. Du sahst gut aus, frisch, wach, verliebt. Hinter dir trat er ein. Sofort fielen mir seine mandelförmigen Augen auf, die hohen, breiten Wangenknochen und das schwarze Haar, das er zu einem Zopf zusammengebunden hatte.« Dann bemerkte ich, dass er ein Stück kleiner ist als du und dass er mindestens 10 Jahre jünger aussieht. Ich weiß noch, wie unangenehm mir im selben Moment die Vorstellung war, dass er dein Liebhaber ist. Nicht wegen der Sache an sich, sondern dass du ihn zu Vaters Geburtstag mitbrachtest. Das hättest du dich früher nie getraut. Bislang haben es nur wenige deiner Männer geschafft und dann auch nur nach langer Bewährungsprobe unseren Eltern überhaupt vorgestellt zu werden. Nun aber schlepptest du jemanden an, den nicht einmal ich kannte. Ich hoffte, dass es einer deiner Schüler von der Volkshochschule war oder ein unerwarteter Gast aus dem Ausland und nicht der neue Verehrer, von dem du mir neulich beiläufig am Telefon erzählt hattest. Mutter legte ein zusätzliches Gedeck auf den Tisch zwischen die anderen, die sie ein wenig zusammenrückte. Dann sammelte sie sämtliche Teller ein und nahm sie mit sich in die Küche. Aurelie drängte darauf, mit uns anzustoßen. Sie ist schon über 90, geistig aber noch sehr gegenwärtig. Ich half Mutter beim Hereintragen der Schüsseln und Teller, auf welchen sie die Forellen bereits aufgeteilt hatte. 6 Fische für 7 Leute. Mutter hatte sich selber eine halbe aufgetan, Anke und mir jeweils eine 3/4. Ankes Freund sollte eine ganze bekommen, wie auch Vater, Tante Aurelie und Frank. Frank saß beim Essen neben mir. Er versuchte, wie es so seine Art ist, eine Unterhaltung in Gang zu bringen. »Woher kommen Sie?«, fragte er an Ankes Freund gewandt. »Aus Südamerika.« »Und woher genau? Aus welchem Land?« Der Junge wurde bleich und schien sich sichtlich unwohl zu fühlen. Peru, sagte er. Tante Aurelie legte ihr Besteck hin und hielt einen mehrminütigen Monolog über Peru. Ein Land, das sie nicht kannte, über das sie aber eine Menge Vorurteile hatte, wenn auch recht positive. Mit einer Ausnahme. »Stimmt es, dass man bei Ihnen zu Hause Meerschweinchen isst?«, fragte sie. »Wie heißt du eigentlich nochmal? Also ich duze dich jetzt einfach. Ich bin Tante Aurelie.« Sie hielt ihr Glas hoch und prostete ihm durch die Luft zu. »Julio«, sagte er und machte ein freundliches Gesicht. »Und wie ist es nun mit den Meerschweinchen?« Jetzt griff sie wieder zur Gabel und schob sich ein Stück Fisch in den Mund. »Manche essen das«, bestätigte er. Anke blickte ihn von der Seite an. »Ich kenne diesen Blick genau«, sie war entsetzt. »Das soll ja eine Delikatesse sein«, war Aurelies Kommentar. »Woher weißt du das denn?«, fragte Vater. »Habe ich mal gehört.« Sie hielt ihm gut gelaunt das leere Glas hin, er schenkte nach. »Ich habe das noch nie probiert«, sagte Julio. Vermutlich sagte er es Anke zuliebe. »Und woher können Sie so gut Deutsch?«, fragte Frank. Mutter stand auf und ging mit den leeren Schüsseln hinaus. »Ich habe einen Kurs besucht«, antwortete Julio. »In Peru?«, fragte Frank. »Nein, in Deutschland.« »Junge, Junge«, sagte Aurelie anerkennend, »du sprichst aber sehr gut.« »Wie lange sind Sie denn schon hier?«, fragte Frank. Julio schob sich ein großes Stück Kartoffel in den Mund. Genau in diesem Moment kam Mutter mit den vollen Schüsseln wieder herein. Sie trat neben ihn und fragte, ob er noch Kartoffeln wolle. Er nickte, wirkte aber geistesabwesend. Sie häufte einen Berg auf seine Teller. »Studieren Sie?«, fragte sie. »Ja.« Ankes Kopf schnellte zur Seite. Diesmal sah sie jedoch nicht entsetzt aus, sondern überrascht. »Ich möchte studieren«, korrigierte er sich. »Was denn, wenn man fragen darf?« Mutter setzte sich wieder, nachdem sie sich mehrfach vergewissert hatte, dass er niemandem sonst Kartoffeln oder Gemüse auflegen konnte. »Psychologie«, sagte er. »Und wovon hängt es ab, ob du das machst?«, fragte ich. »Von Verschiedenes«, sagte er und lächelte unglücklich. »Lebt deine Familie noch in Peru?«, fragte Frank und duzte ihn nun ebenfalls. »Das reicht jetzt«, sagte Anke energisch. »Der arme Julio kommt ja gar nicht zum Essen.« Alle blickten auf Julios Teller. Er hatte ohne Zweifel noch das meiste darauf zu liegen. Sekundenlang wurde geschwiegen, dann fielen einige Bemerkungen über das Wetter, den leidigen Regen, den Frühling, den bevorstehenden Sommer und so fort. Aber schon nach dem Dessert, Mutters berühmter Zitronencreme, kam das Gespräch ganz schnell wieder auf Julios Verhältnisse. Woher er genau stamme. Aus einer kleinen Stadt in den Anden, seit er 10 ist, lebe er jedoch in Lima, der Hauptstadt. Wie viele Geschwister er habe. 6. Was seine Eltern von Beruf seien. Seine Mutter sei Rentnerin, sein Vater nicht mehr am Leben. Und wovon leben Sie hier, wenn man fragen darf? Fragte Mutter mit unschuldigem Blick und fast unterwürfiger Stimme. Julio räusperte sich. Ich bin Musiker. In einem Orchester? Nein, in einer Band. Ach so, was spielen Sie denn? Takt. Er trommelte mit jeweils 2 Fingern beide Hände auf die Tischkante. Für einen Moment sagte niemand mehr etwas. Tante Aurelie war die Erste, die wieder Worte fand. »Bist du ein D-Schei?«, fragte sie. Sie sprach das D deutsch aus und das englische J wie ein Schei. »Du verwechselst das«, sagte Frank höflich. »Du meinst Schlagzeuger, Tante Aurelie.« »Nein, so blöd bin ich doch nicht«, sagte sie. »Ich meine D-Schei.« »Aber die machen doch gar keinen Rhythmus«, beharrte Frank. »Selbstverständlich«, widersprach Anke bissig, »du hast ja keine Ahnung.« »Kinder, was ist denn eigentlich ein D-Schei?«, fragte Mutter. Sie sprach die Buchstaben genauso falsch aus wie Tante Aurelie. Vater öffnete die 3. Weinflasche. »Die Frage ist doch, ob man davon leben kann«, knurrte er, so leise, dass nur ich es hören konnte, weil ich neben ihm saß. »Das würde ich eher bezweifeln«, gab ich genauso leise zurück. »Aber vielleicht nicht leise genug, denn Anke, mir gegenüber, blitzte mich wütend an.« »Julio arbeitet außerdem in dem Musikstudio eines Freundes und hilft bei der Produktion von CDs«, sagte sie trotzig und nicht ohne Stolz. Katrin Askan las aus ihrem unveröffentlichten Roman »Illegal«.